ist da. Oh, kann ich Ihnen ein Glas Wasser bringen? Wollen Sie nicht Platz nehmen? Ich brauche ein Glas Wasser. Was brauche ich Wasser? Mehr Blut sollte ich brauchen. Gott, der Gerechte, Treppen sind das Treppen. Fühlen Sie sich jetzt besser? Ein paar Stufen mehr und man ist im Himmel. Verzeihen Sie. Ich suche jemand. Sein Name ist... Franz. Das ist es, Franz. Das bin ich, Viktor Franz. Was? Ein Polizist? Ja, ja. Also mit der Polizei habe ich noch nicht Geschäfte gemacht. Ich bin Salomon, Gregory Salomon. Das ist meine Frau. Sehr angenehm. Oh, sehr hübsch, eine sehr hübsche Frau. Guten Tag, schönes Kind. Wundervolles Kleid. Geschmack hat sie auch noch. Gratuliere. Mögen Sie gesund bleiben in diesem Kleid. Ich habe noch einige Besorgungen zu machen. Ich bin gleich wieder zurück. Wird es lange dauern, Mr. Salomon? Ja, bei Mabel weiß man nie. Kann lang sein, kann kurz sein, kann sein mittel. Machen Sie mir einen guten Preis, ja? Ja. Sie gehen jetzt zu Ihren Besorgungen und wir besorgen alles andere. Hundertprozentig. Es sind nämlich ein paar wunderhübsche Sachen darunter. Ich weiß es, eher nicht. Mache ich Geschäfte seit 60 Jahren, um die Leute reinzulegen. Nun gehen Sie. Viel Spaß bei Ihren Geschäften. Hoffentlich werde ich Sie nachher auch noch gern haben. Alle Mädchen haben mich sehr gern. Was kann ich tun? Viktor, bitte sieh dich vor. Ja, ja, auf Wiedersehen, Esther. Auf Wiedersehen. Sehr gefällt mir. Sie ist misstrauisch. Wie meinen Sie das? Mädchen, das alles glaubt, kann man der noch trauen? Gestatten Sie mir die Frage. Woher haben Sie meinen Namen? Aus dem Telefonbuch. Was Sie nicht sagen, aus dem Telefonbuch. Ja, warum? Nichts, nichts. Sehr gut, sehr gut. In Ihrer Annonce bezeichnen Sie sich als lizenzierter Taxator. Das stimmt, ich bin lizenziert, ich bin registriert, ich bin sogar geimpft. Lachen Sie nicht, es gibt heutzutage nur eins, was man machen darf ohne Lizenz. Den Fahrstuhl nehmen und aus dem Fenster springen. Aber was erzähle ich Ihnen? Sie sind ja von der Polizei, Sie kennen die Welt. Habe ich recht? Naja, ich nehme an. So, ja. Ziemlich viele Möbel, muss ich schon sagen. Ist das alles zum Verkauf? Ja. Auf so viel hatte ich mich nicht gefasst gemacht. Wieso? Ich sagte Ihnen doch am Telefon, es wäre ein ganzes Haus voll. Es geht mich ja nichts an, aber was haben Sie damit zu tun? Das gehört doch nicht Ihnen. Es gehörte meinen Eltern. Das sieht aus, als ob's hier lange gestanden hätte. Nach dem Börsenkrach im Jahr 29 hat mein Vater alles hier aufbringen lassen. Meine Onkel haben das Haus übernommen und überließen uns diesen Stock. Ich verstehe. Ja. Könnten Sie mir das alles sofort abschätzen oder müssen Sie dazu erst... Nein, ich mach sofort. Wir wollen keine Zeit verlieren. Ich bin sehr beschäftigt. Er ist gestorben. Ja? Ja, vor 16 Jahren. Und das alles hat 16 Jahre hier gestanden. Ja, und es soll jetzt das Haus niedergerissen werden. Also sind sehr gute Sachen darunter, wissen Sie? Ich bin auch mal sehr gut gewesen, aber jetzt bin ich nicht mehr so gut. Die Zeit, verstehen Sie, ist was Furchtbares. Machen Sie mir einen guten Preis und wir werden uns bestimmt einigen. Eine Kommode wie diese wird bei mir in einer Woche stehen. Die Stühle gefallen. Oh, im Schlafzimmer steht noch mehr. Oh. Der Esstisch hier, der lässt sich verlängern. 14 Personen können bequem daran sitzen. Und unbequem sogar 16. Was sind Sie eigentlich? Ein Verkehrspolizist oder... Nein, ich bin Schutzmann draußen auf dem Flugplatz. Das klingt wie Sibirien. Nicht ganz so schlimm. Man macht sich die Hände nicht so schmutzig. Richtig, richtig.